Beim Bombschlag war es 12 Uhr. Heute ist Sonntag, der 31. März 1946. Sie hören Nachrichten vom Südwestfunk. Stuttgart. In einer Sondersitzung des Stuttgarter Landrats gab der stellvertretende amerikanische Befehlshaber General Klee bekannt, dass die Lebensmittelration für Normalverbraucher in der US-Zone ab 1. April von 1550 auf 1275 Kalorien herabgesetzt werden müsse. Dies verlange die Ernährungskrise in der ganzen Welt. Jedoch sei durch die US-Lieferung von 50.000 Tonnen Getreide die Ration von 1275 Kalorien für den Normalverbraucher gewährleistet. Frankfurt. Nach einer Mitteilung der US-Militärregierung ist die Ausgangsbeschränkung in der ganzen amerikanischen Zone seit Samstag, dem 30. März, aufgehoben. Durch die Aufhebung der Ausgangssperre könne, so die Militärregierung, die deutsche Polizei besser zur Bekämpfung des Schwarzhandels und anderer Straftaten eingesetzt werden. Berlin. Der Alliierte Kontrollrat hat in einer außerordentlichen Sitzung einen Plan für die künftige deutsche Friedenswirtschaft ausgearbeitet. Der Plan geht von der Voraussetzung aus, dass Deutschland als wirtschaftliches Ganzes zu betrachten sei. Folgende Ziele wurden genannt. Die deutschen Rüstungsbetriebe werden aufgelöst. Konzerne und Unternehmensgruppen der Groß- und Schwerindustrie werden entflochten. Zur Wiedergutmachung werden Fabrikanlagen demontiert und in jene Länder verbracht, die unter Kriegshandlungen der Deutschen gelitten haben. Deutschland sollen jedoch nach Zahlung dieser Reparationen, die auch aus Warenlieferungen bestehen können, genügend Entwicklungsmöglichkeiten bleiben, um sich ohne ausländische Unterstützung selbst erhalten zu können. Berlin. Aus Anlass der Weltjugendwoche im sowjetischen Sektor der Stadt findet heute im Metropoltheater Kolosseum eine Kundgebung von etwa 3000 Jugendlichen statt. Ansprachen halten der Leiter des Zentralen Jugendausschusses der sowjetischen Besatzungszone Honecker, KPD, und der Vorsitzende des Hauptjugendausschusses beim Berliner Magistrat Heinz Kessler, ebenfalls KPD. USA. 160 deutsche Wissenschaftler befinden sich augenblicklich in den Vereinigten Staaten, um amerikanischen Experten eine genaue Kenntnis aller technischen Einzelheiten der deutschen Geheimwaffen V1 und V2 zu vermitteln. Weitere 120 Wissenschaftler werden aus Deutschland noch erwartet. Griechenland. Über 2 Millionen wahlberechtigte Griechen haben heute über ein neues Parlament mit 354 Abgeordnetensitzen zu entscheiden. Gute Ergebnisse kann sich die monarchistische Volkspartei erhoffen, ebenso die liberale Partei und der nationale Block. Soweit die Nachrichten. Und nun der Wetterbericht für morgen, Montag, den 1. April. Frühmorgens stark dunstig und teilweise neblig, später Bewölkungszunahme, vorerst aber noch trocken, schwach windig mit Tageshöchsttemperaturen um 20 Grad. Sie hörten Nachrichten vom Südwestfunk, abschließend die Zeit, es ist 12.05 Uhr.